Eine besondere Rolle spielen auch die Forschungsmuseen, wie das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt, das Museum für Naturkunde in Berlin, das Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels mit Museen in Bonn und Hamburg, das Natural History Museum in London oder das National Museum of Natural History in Washington. Diese Einrichtungen erforschen nicht nur die Vielfalt der Natur, sondern bewahren ihre Schätze in riesigen, einzigartigen Sammlungen. Ganz im Sinne Alexander von Humboldts und im Dienste der nächsten Generationen. Darüber hinaus vermitteln sie der Gesellschaft wissenschaftliche Erkenntnisse, fundiert, anschaulich und mitreißend. Doch an solchen Bildungsinhalten generell mangelt es. Früher gingen Schulklassen in Streuobstwiesen, um Bäume zu bestimmen und Gräser zu sammeln. Sie pressten Blumen oder pflanzten Kräuter. Ob das heute noch so ist, wo sich vieles ins Internet und aufs Tablet verlagert hat? Zwar haben inzwischen viele Schulen in Deutschland einen expliziten Nachhaltigkeitsschwerpunkt, wie die Frankfurter Wöhler-Schule, wo es sogar eine Bienenzucht und eine Bienen-AG gibt. Bayerns Gymnasien haben, wie eine Umfrage ergab, zu 84% feste Arbeitsgruppen oder Wahlkurse, die sich mit Umwelt-, Klima- oder Nachhaltigkeitsthemen befassen. Das sind zweifellos positive Trends. Aber das gilt, soweit bekannt, nicht weltweit. Außerdem steht auch hier die Biodiversität, die Natur, im Schatten anderer, als wichtiger eingeschätzter Nachhaltigkeitsthemen. Jedenfalls fordert der Volkswirtschaftler Pater Dasgupta in seinem Bericht über die Ökonomie der Biodiversität, Kinder sollten überall so früh wie möglich an die Natur herangeführt werden. Zu Hause genauso wie im Kindergarten, in der Schule und später in ihrer Ausbildung. Damit alle Menschen, auch die Städter, wenigstens zum Teil zu Naturalisten werden.